This is a message to my friend, son. Ninja. You are my friend. Ninja. You are so cool. Thank you. Thank you. So, das war's, Martin. Klassik ist beendet. Klassisches Konzert in D-Moll auf WDR4 ist beendet. So gut war das, dass du beinahe eingeschlafen bist, ja dann. Jo. Scheiße, Mann. Okay. Mikrofon aus. Also Drums sind immer willkommen. Nicht einschlafen. Klassische Sporen, ja. Oettinger, du bist mein Bier. Nee, musst du dir mal, wenn du Langeweile hast, kannst du dir das mal anhören auf der Oettinger Seite. Da sind richtig schlechte Aufnahmen und ja, da könnte man auch mal eine schlechte Aufnahme hinterlassen. Oettinger. Yeah. machen wir hier einfach kurze Pause, machen Oettinger-Lied und dann kann man das ja irgendwo runterladen, diese MP3. Bei Ninjam glaube ich nicht, aber bei Ninjama oder irgendwo kommt man an die MP3. Oder Reaper speichert ihr doch sowieso immer. Oettinger. So ein Space-Lied. So Oettinger. Oettinger. Jo, Reaper speichert, glaube ich, immer diese. Ich habe das mal irgendwann so eingestellt. Ja. Text. Text ist schwer. Man könnte auch einfach mal nur so Oettinger. Oettinger macht mich voll. Das finde ich toll. Müsste schon ein bisschen feiner wahrscheinlich. Nicht ganz so proletenmäßig rüberkommen. Ich bin voll und toll, ich trinke Oettinger. Ja, das hatten die anderen auch schon. Oettinger, du schmeckst so gut. Vielleicht gehst du einfach mal auf die Seite und hörst dir da so ein paar Songs an. Das gibt Motivation, nein. Auch das. Oettinger, du schmeckst so gut und löscht nach dem Grillen auch die Glut. Ja, und das ist doch was. Aber Chipmunk. Oettinger, du schmeckst so gut. Lösch nach dem Grillen auch die Glut. Oettinger, du schmeckst so gut. Ich bin so fett hier, diese ganze Gedöns. Wenn du noch mehr Text hast. Wenn du noch mehr Text hast, dann schreib rein. Oder erstmal bei Oettinger angucken, was die anderen da so reingehauen haben. Oettinger, du schmeckst so gut. Und nach dem Grillen löschst du auch die Glut. Oettinger, du schmeckst. Kurz Oettinger-Check, ja, mach mal. Ich bleibe hier. Wir machen heute einen Oettinger-Song. Also da stand jetzt nicht direkt, dass man die da hochladen kann, aber ich denke, wenn man eine freundliche E-Mail schickt und keine Konkurrenzprodukte benennt, dann schmecken tut das Zeug ja nicht wirklich. Ich rauche mich mal eben kreativ.